zusammen Proletaren, schreibt auf uns keine neue Not. Lass ihr Weg von Leid nü fahren, diese Dach vor unseren Rot. Vorwärts, wenn nicht vergeten, was der Kraft ist von unseren Streit. Bei Hungern und bei Jäten, vorwärts, wenn nicht vergeten, die Solidarität. Ob ihr noch ein Bahn, ein Brot habt, trägt ihr von der Stöhne ins Heim. Damit kann der Sozialisme nicht vor uns gewonnen sein. Vorwärts, wenn nicht vergeten, was die Kraft ist von unserem Streich. Bei Hungern und bei Jäten, vorwärts, wenn nicht vergeten, die Solidarität. Einmal halte Dach willkommen, dass der Welt mit Gesang durch das Volk vor den genommen, vor uns allen ein Vorlang. Vorwärts, wenn nicht vergeten, was die Kraft ist von unserem Streit. Vorwärts, wenn nicht vergeten, alle Wegen, unsere Wegen, alle Macht, unsere Macht.